Erster Jahwe sprach zu Mose, zweiter befiehl den Israeliten, dass sie alle Personen, die eine Hautkrankheit oder einen Ausfluss haben, und alle, die durch eine Leiche unrein geworden sind, aus dem Lager entfernen sollen. Dritter, ihr sollt sowohl Männer als auch Frauen aus dem Lager entfernen. Sie sollen außerhalb des Lagers bleiben, damit sie das Lager nicht unrein machen, denn ich wohne unter ihnen. Vierter, die Israeliten taten, was Jahwe Mose befohlen hatte, und brachten diese Personen aus dem Lager. Fünfter, Jahwe sprach erneut zu Mose, sechster, sagt den Israeliten, wenn ein Mann oder eine Frau eine Sünde begeht, wie Menschen sie begehen, und dabei etwas Unrechtes gegen Jahwe tut und so schuldig wird, siebter, dann sollen sie ihre Sünde bekennen und den vollen Wert dessen, was sie unrechtmäßig genommen haben, zurückgeben. Sie sollen auch ein Fünftel mehr hinzufügen und es der Person geben, der sie Unrecht getan haben. Achter, wenn die Person aber keinen nahen Verwandten hat, dem man die Wiedergutmachung geben könnte, dann gehört die Wiedergutmachung Jahwe und ist für die Priester. Dies gilt zusätzlich zu dem Widder, der als Sühneopfer dargebracht wird. Neunter, alle Abgaben und heiligen Geschenke der Israeliten, die sie dem Priester bringen, gehören ihm. Zehnter, alles, was jemand weiht oder dem Priester gibt, gehört ihm. Elfter, Jahwe sprach erneut zu Mose, zwölf. Sag den Israeliten, wenn die Frau eines Mannes untreu wird und sich versündigt, 13. und ein anderer Mann mit ihr schläft, aber ihr Mann nichts davon erfährt und sie nicht entdeckt wird, obwohl sie unrein geworden ist, und es auch keine Zeugen gibt, weil sie nicht auf frischer Tat ertappt wurde, 14. und der Mann eifersüchtig auf seine Frau wird, weil er denkt, sie habe sich verunreinigt, auch wenn sie es vielleicht nicht getan hat, 15. dann soll der Mann seine Frau zum Priester bringen und das notwendige Opfer für sie mitnehmen, ein Zehntel Eva Gerstenmehl. Er darf jedoch kein Öl oder Weihrauch darauf tun, denn es ist ein Eifersuchtsspeisopfer, ein Opfer, das die Schuld aufdecken soll. 16. Danach soll der Priester sie näher kommen lassen und sie vor Jahwe stellen. 17. Danach soll der Priester heiliges Wasser in ein Tongefäß nehmen. Er soll auch etwas Erde vom Boden der Stiftshütte nehmen und sie in das Wasser geben. 18. Der Priester soll die Frau vor Jahwe stellen, ihre Haare öffnen und ihr das Opfer, das die Schuld aufdecken soll, in die Hände geben, es ist ein Eifersuchtsspeisopfer. Das bittere Wasser, das den Fluch bringt, soll der Priester in seiner Hand behalten. 19. Danach soll der Priester sie unter Eid nehmen und zu der Frau sagen, wenn kein Mann mit dir geschlafen hat und du dich nicht versündigt, unrein gemacht und deinem Mann untreu warst, dann soll dir dieses bittere Wasser, das den Fluch bringt, nicht schaden. 20. Wenn du dich aber versündigt und deinem Mann untreu warst und dich unrein gemacht hast, und ein anderer Mann außer deinem Mann mit dir geschlafen hat, 21. Dann soll der Priester die Frau mit einem feierlichen Fluch unter Eid nehmen und zu ihr sagen, Jahwe mache dich zu einem Beispiel für einen Fluch unter deinem Volk, indem Jahwe deine Hüfte schrumpfen und deinen Bauch anschwellen lässt, 22. Und dieses Wasser, das den Fluch bringt, soll in dein Inneres eindringen, so dass dein Bauch anschwillt und deine Hüfte schrumpft. Die Frau soll dann sagen, so geschehe es. So geschehe es. 23. Danach soll der Priester diese Flüche auf eine Schriftrolle schreiben und sie in das bittere Wasser abwaschen. 24. Und der Frau das bittere Wasser, das den Fluch bringt, zu trinken geben, damit dieses Wasser in sie eindringt und ihr Leid zufügt. 25. Danach soll der Priester das Eifersuchtsspeisopfer aus der Hand der Frau nehmen, es vor Jahwe schwingen und zum Altar bringen. 26. Der Priester soll eine Handvoll des Speisopfers als Erinnerungsteil nehmen und es auf dem Altar verbrennen. Danach soll er der Frau das Wasser zu trinken geben. 27. Wenn er ihr das Wasser zu trinken gegeben hat und sie sich tatsächlich verunreinigt und ihrem Mann untreu war, dann wird das Wasser, das den Fluch bringt, in sie eindringen und ihr Leid zufügen, ihr Bauch wird anschwellen und ihre Hüfte schrumpfen, und sie wird unter ihrem Volk ein Beispiel für einen Fluch werden. 28. Ist sie aber nicht unrein geworden, sondern rein, dann wird ihr nichts geschehen, und sie wird schwanger werden können. 29. Dies sind die Regeln für Eifersuchtsfälle, wenn eine Frau sich versündigt, ihrem Mann untreu ist und sich unrein macht. 30. Oder wenn ein Mann eifersüchtig auf seine Frau wird, dann soll er die Frau vor Jahwe stellen, und der Priester soll mit ihr genau nach diesen Regeln verfahren. 31. Der Mann wird keine Schuld haben, aber eine solche Frau wird schuldig.